Abschnitt 12 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Rang und Würde des Lotsen. In den vorausgehenden Kapiteln habe ich es versucht, durch Eingehen auf die Einzelheiten der Wissenschaft des Lotsen den Leser Schritt für Schritt zu einem Verständnis dessen zu führen, woraus diese Wissenschaft besteht, und gleichzeitig den Beweis zu liefern, dass sie eine sehr eigenartige Wissenschaft und seiner Aufmerksamkeit wohl wert ist. Wenn ich gern bei meinem Thema verweilt habe, so ist das nicht überraschend, denn ich beliebte den Beruf weit mehr als irgendeinen, dem ich seither obgelegen habe, und war maßlos stolz darauf. Der Grund ist klar. Ein Lotse war in jenen Tagen das einzige ungebundene und gänzlich unabhängige menschliche Wesen, das auf Erden lebte. Die Könige sind nur die abhängigen Diener des Parlaments und des Volkes. Die Parlamente sitzen in Ketten, welche ihre Wähler schmiedeten. Der Herausgeber einer Zeitung darf nicht selbstständig sein, sondern muss, mit der einen Hand durch Partei und Gönner gefesselt, arbeiten und kann zufrieden sein, wenn er seine Meinung halb oder zu zwei Dritteln sagen darf. Kein Geistlicher ist ein freier Mann und darf die ganze Wahrheit sagen, ohne auf die Meinungen seiner Pfarrgemeinde Rücksicht zu nehmen. Die Schriftsteller jeder Art sind die gefesselten Sklaven des Publikums. Wir schreiben furchtlos und freimütig, aber wir modifizieren, ehe wir das Geschriebene drucken lassen. In Wahrheit haben alle, Mann, Weib und Kind, einen Herrn und mühen und quälen sich in der Knechtschaft. Nur der Lotse auf dem Mississippi hatte zu den Zeiten, von denen ich schreibe, keinen Herrn. Der Kapitän konnte im Glanz einer sehr kurzen Autorität auf dem Sturmdeck stehen und ihm ein paar Befehle geben, während das Dampfboot auf den Strom hinausdampfte. Aber dann war seine Herrschaft vorüber. Sobald das Boot auf dem Flusse in Fahrt war, stand es unter der alleinigen und unbestrittenen Leitung des Lotsen. Er konnte damit tun, was er wollte, konnte fahren, wann und wohin es ihm beliebte und es am Ufer festlegen, sobald ihm das rätlich schien. Seine Bewegungen waren vollkommen frei. Er zog niemanden zu Rate, empfing von niemandem Befehle und wies schon den leisesten Ratschlag zurück. Ja, das Gesetz der Vereinigten Staaten verbot ihm geradezu, auf Befehle oder Ratschläge zu hören, von der ganz richtigen Annahme ausgehend, dass der Lotse notwendigerweise besser wissen müsse, wie ein Dampfer zu steuern sei, als sonst irgendjemand. Hier gab es also etwas ganz Neues, einen König ohne Aufseher, einen Monarchen, dessen Herrschaft im vollsten Sinne des Worts absolut war und nicht bloß dem Namen nach. Ich habe gesehen, wie ein 18-jähriger Bursche einen großen Dampfer dem scheinbar ganz sichern Untergang entgegensteuerte, während der bejahrte Kapitän stumm dabei stand, voller Befürchtungen, aber machtlos einzugreifen. Letzteres wäre in diesem besonderen Fall vielleicht sehr nützlich gewesen, aber hätte man es gestattet, so wäre ein verderbliches Präzedenz geschaffen worden. In Anbetracht der unbegrenzten Autorität des Lotsen kann man sich leicht denken, dass er in den alten Zeiten des Dampfbootfahrens eine wichtige Persönlichkeit war. Er wurde vom Kapitän mit großer Höflichkeit und von allen Offizieren und Bediensteten mit größter Ehrerbietung behandelt, und diese ehrerbietige Haltung teilte sich rasch auch den Passagieren mit. Ich glaube, die Lotsen waren von den Menschen, die ich je kennengelernt habe, so ziemlich die einzigen, welche in Gegenwart reisender fremder Fürstlichkeiten keinerlei Befangenheit zeigten. Denn natürlich, Leute in unserem eigenen Rang machen uns selten verlegen. Infolge langjähriger Gewohnheit kam es dahin, dass die Lotsen alle ihre Wünsche in die Form von Befehlen kleideten. Noch heute wurmt es mich, dass ich meinen Willen in der schwachen Form eines Wunsches äußern muss, statt in der bündigen Form eines Befehls. Zu jener Zeit brauchte man im Durchschnitt etwa 25 Tage, um ein Schiff in St. Louis zu befrachten, es nach New Orleans und zurückzubringen und die Ladung zu löschen. 7 oder 8 Tage davon verbrachte das Dampfboot an den Hafendämmen von St. Louis und New Orleans, wo die ganze Mannschaft tüchtig zu arbeiten hatte, die beiden Lotsen allein ausgenommen. Sie taten weiter nichts, als in der Stadt die feinen Herren spielen und empfingen dafür dieselbe Gage, als wenn sie im Dienst gewesen wären. Sobald der Dampfer in einer der beiden Städte den Kai berührte, waren sie am Lande, und gewöhnlich sah man sie nicht eher wieder, bis das letzte Glockenzeichen ertönte und alles für die nächste Fahrt bereit war. Hatte ein Kapitän einen Lotsen von besonders hohem Ansehen gefunden, so gab er sich Mühe, ihn zu behalten. Als die Löhne auf dem oberen Mississippi bis auf $400 im Monat gestiegen waren, kannte ich einen Kapitän, der einem solchen Lotsen 3 Monate lang sein volles Gehalt als Wartegeld zahlte, während der Strom zugefroren war. Dabei darf man nicht vergessen, dass $400 monatlich in jenen billigen Zeiten ein fast unbegreiflich glänzendes Gehalt waren. Nur wenige Leute am Lande wurden so hoch bezahlt, waren aber dann auch höchst angesehen. Kamen Lotsen von dem einen oder anderen Ende des Stromes in unser kleines Städtchen am Missouri, so bewarben sich die besten Kreise um ihre Gesellschaft und behandelten sie mit übertriebenem Respekt. Auf Wartegeld im Hafen liegen war eine bei vielen Lotsen sehr beliebte und geschätzte Sache, besonders zur Blütezeit der Schifffahrt auf dem Missouri in den sogenannten Kansas-Zeiten, als sie $900 für die Reise bekamen, was etwa $1800 für den Monat gleichkam. Hier zur Probe ein Gespräch aus jener Zeit. Ein Mann vom Illinois River mit einem kleinen Hinterraddampfer redet ein paar geputzte und goldgeschmückte Missouri-Lotsen an. »Meine Herren, ich habe eine hübsche Fahrt nach dem Oberland und würde sie etwa 4 Wochen lang brauchen. Wie viel wird das kosten?« $1800 für jeden.« »Himmel und Erde, da wollen wir lieber tauschen. Nehmen Sie mein Boot und geben Sie mir Ihren Verdienst.« Ich will hier beiläufig bemerken, dass die Dampfbootleute auf dem Mississippi in den Augen der Landbewohner und bis zu einem gewissen Grade auch in ihren eigenen eine Wichtigkeit besaßen, die derjenigen des Bootes entsprach, auf dem sie dienten. So war es zum Beispiel etwas höchst Ehrenvolles, zu der Mannschaft eines so stattlichen Fahrzeuges wie des Alex Scott oder des Großtürken zu gehören. Die schwarzen Heizer, Matrosen und Barbiere von jenen Dampfern waren in ihren Kreisen hervorragende Persönlichkeiten und sich dessen wohl bewusst. Ein strammer Schwarzer erregte einmal durch sein hochmütiges Benehmen Ärgernis auf einem Negerball in New Orleans. Schließlich eilte einer der Ballordner auf ihn zu und sagte: »Wer bist du denn? Wer bist du? Das möchte ich wissen.« Der Missetäter kam nicht im geringsten außer Fassung, sondern warf sich in die Brust und sprach in einem Ton, der zeigte, dass er sich wohl bewusst war, weshalb er so stolz auftrat. »Wer ich bin? Wer ich bin? Ihr sollt gleich erfahren, wer ich bin. Ihr Nigger müsst wissen, dass ich den mittleren Kessel auf dem Alex Scott heize.« Dies genügte. Der Barbier des Großtürken war ein putziger junger Neger, der seine Wichtigkeit mit höchster Selbstgefälligkeit zur Schau trug und in dem Kreise, in welchem er sich bewegte, äußerst angesehen war. Die farbige junge Welt in New Orleans trieb gern Liebeleien im Zwielicht auf den hölzernen Bänken der Seitenstraßen, wo jemand eines Abends Folgendes mit angehört hat. Eine Negerin von mittlerem Alter steckte den Kopf durch eine zerbrochene Scheibe und rief sehr laut, damit die ganze Nachbarschaft es hören und sie beneiden konnte: »Marianne, komm sofort ins Haus. Stehst da draußen und treibst Torheiten mit dem gemeinen Gesindel, und hier drinnen ist der Barbier vom Großtürken und will mit dir plaudern.« Meine obige Erwähnung der Tatsache, dass der Lotse infolge seiner eigenartigen dienstlichen Stellung außerhalb des Bereichs der Kritik und der Befehle stand, erinnert mich an Stephen W. Er war ein begabter Lotse, ein gutherziger Mensch, ein unermüdlicher Plauderer voll Witz und guten Humors. Im Gefühl seiner Selbstständigkeit benahm er sich Leuten von Reichtum, Würden und Alter gegenüber mit köstlicher Unbefangenheit. Er hatte stets Beschäftigung, er sparte sich nie einen Pfennig, war ein beharrlicher Borger und jedem Lotsen auf dem Mississippi sowie den meisten Kapitänen Geld schuldig. Er verstand es, sein sorgloses und waghalsiges Lotsen mit einem gewissen Glanz zu umgeben, der es fast bezaubernd machte. Aber nicht für jedermann. Einmal machte er eine Fahrt mit dem guten alten Kapitän Y. und wurde aus dem Dienst entlassen, als das Boot nach New Orleans kam. Als jemand seine Verwunderung darüber ausdrückte, schauderte Kapitän Y., schon bei der bloßen Erwähnung Stevens, dann flötete seine schwache, dünne Stimme etwa wie folgt: »Guter Gott, ich möchte um die Welt kein solches Ungetüm auf meinem Dampfer haben, nicht um die ganze Welt. Er flucht, er singt, er pfeift, er gellt, habe nie einen Indianer so gellen hören, und zwar zu allen Zeiten der Nacht, das ist ihm alles einerlei. Er gellt just drauf los, nicht aus einem besonderen Grunde, sondern weil es ihm ein gewisses teuflisches Vergnügen gewährt. Wenn ich im besten Schlafe lag, wurde ich plötzlich durch einen jener fürchterlichen Kriegsschreie aus dem Bett geschreckt. Ein komischer Kauz, sehr komisch, keinerlei Respekt vor irgendetwas oder irgendjemand. Manchmal nannte er mich einfach Johnny. Und dann hielt er sich eine Geige und eine Katze. Er spielte schauderhaft, das schien die Katze zu kränken, die dann zu heulen pflegte. Niemand konnte schlafen, wo dieser Mensch und seine Familie war. Und leichtsinnig, so etwas ist noch nicht da gewesen. Sie mögen es mir glauben oder nicht, aber so wahr ich hier sitze, er jagte mit vollem Dampf durch jene schrecklichen Baumstämme bei Chicot, und dazu wehte der Wind ganz satanisch. Meine Offiziere können es ihnen sagen, sie haben es mit angesehen. Und ich will zeitlebens den Mund nicht mehr auftun, wenn er nicht die Lippen spitzte und zu pfeifen begann, während wir durch die Baumstämme jagten und ich, an allen Gliedern zitternd, betete. Ja, Sir, er pfiff. Mädel vom Buffalo, kommt ihr nicht heute Nacht, kommt ihr nicht heute Nacht. Und das so ruhig und gelassen, als ob gar nichts passiert wäre. Und als ich ihm deshalb Vorstellungen machte, blickte er lächelnd auf mich herab, als ob ich ein kleines Kind wäre, und sagte, ich solle in die Kajüte gehen, brav sein und meine Vorgesetzten nicht belästigen. Eines Tages wurde Steven, stellenlos und wie gewöhnlich ohne Geld, in New Orleans von einem ziemlich filzigen Kapitän angetroffen. Da Steven bös in der Klemme war, willigte er auf vieles Zureden endlich ein, für 125 Dollar monatlich, gerade die Hälfte des üblichen Lohnes, zu lotsen, wobei der Kapitän sich verpflichtete, das Geheimnis zu bewahren, um dem armen Kerl nicht die Verachtung der ganzen Gilde zuzuziehen. Aber das Boot war kaum einen Tag unterwegs, als Steven entdeckte, dass der Kapitän sich seines Handels mit Steven gerühmt und allen seinen Offizieren davon erzählt hatte. Steven zwinkerte mit den Augen, sagte aber nichts. Um die Mitte des Nachmittags betrat der Kapitän das Sturmdeck, blickte um sich und schien sehr überrascht zu sein. Er sah fragend zu Steven hinauf, der aber ganz gemächlich pfiff und auf seinen Dienst achtete. Der Kapitän wartete eine Weile, offenbar sehr missmutig, und schien ein paar Mal eine Bemerkung machen zu wollen, aber die auf dem Flusse herrschende Etikette hatte ihn gelehrt, eine derartige Übereilung zu vermeiden, und so bezwang er sich denn und schwieg. Er ärgerte und wunderte sich noch eine Weile und kehrte dann in seine Gemächer zurück. Aber bald erschien er wieder, anscheinend noch verwunderter als vorher. Endlich wagte er die höfliche Bemerkung. »Recht guter Wasserstand jetzt, nicht wahr, Sir?« »Nun, das kann man wohl sagen, zum Überlaufen voll, ein ziemlich reichlicher Wasserstand.« »Scheint hier eine starke Strömung zu sein.« »Stark ist zu wenig gesagt, sie ist stärker als ein Mühlstrom.« »Ist die Strömung näher am Ufer nicht geringer als hier in der Mitte?« »Ja, ich denke wohl, aber man kann mit einem Dampfer nicht vorsichtig genug sein. Hier draußen ist ziemlich sicher, können den Boden nicht berühren, darauf können sie sich verlassen.« Der Kapitän entfernte sich ziemlich missmutig. Wenn es so fortging, konnte er am Ende an Altersschwäche sterben, ehe sein Dampfer nach St. Louis kam. Als er am nächsten Tag wieder auf Deck erschien, steuerte Steven wieder getreulich mitten im Strom hinauf und kämpfte gegen die ganze gewaltige Kraft des Mississippi an, wobei er in seiner ruhigen Weise eine Melodie pfiff. Die Sache wurde ernst. Drüben am Ufer dampfte ein langsameres Boot lustig im stillen Wasser dahin und gewann immer mehr Vorsprung. Es begann auf eine Inseldurchfahrt zuzusteuern, während Steven sich mitten im Strom hielt. Da entrang sich den Kapitän die gepresste Frage. »Herr W., schneidet jener Arm nicht eine hübsche Strecke Weges ab?« »Ich glaube wohl, weiß es aber nicht.« »Sie wissen es nicht? Ist denn jetzt nicht genug Wasser darin zum Durchfahren?« »Ich glaube wohl, weiß es aber nicht sicher.« »Bei meiner Seele, das ist sonderbar. All die Lotsen auf dem Boot da drüben wollen es probieren. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie nicht so viel wissen wie die?« »Die? Ei, das sind 250 Dollars, Lotsen, Kapitän. Aber beruhigen Sie sich nur. Ich weiß so viel, wie ein Mann für 125 Dollars zu wissen braucht.« Der Kapitän streckte die Waffen. 5 Minuten später dampfte Steven durch die Passage und zeigte dem anderen Boot ein paar Fersen für 250 Dollars. Ende von Abschnitt 12.